Auf NDR3 hören Sie nun das politische Feature Der Schock, Tschernobyl und die Folgen. Ein Jahr nach dem Super-GAU. In 4 Tagen wird dieses Jahr vollendet sein. Damit ist die Zeit für eine Bilanz gekommen. Die Havarie des sowjetischen Reaktors hat das Atomprogramm in der Bundesrepublik zwar nicht aus den Angeln heben können, wohl aber die Betreiber von Kernkraftwerken in bis dahin nicht gekannte Argumentationsnöte gebracht. Auch in der Sowjetunion ist es nicht so ruhig geblieben, wie die Lenker von Partei und Staat es wohl gern gehabt hätten. Über die Wirkung des Unfalls auf die sowjetische Gesellschaft berichtet Mariana Butenschön. Die Folgen Tschernobyls für die Bundesrepublik stellt Rolf-Martin Korda dar. Die musikalischen Akzente, die den Stoff gliedern, stammen von Siegfried Franz. Sie wurden zuerst verwendet für die Hamburger Produktion des Hörspiels Träume von Günter Eich im Jahre 1951. Der Traum von der friedlichen Nutzung der Kernenergie ist durch den sowjetischen Unfall für manchen zum Albtraum geworden. Auch Eichs Träume sind Albträume. So lag der Gedanke an die Übernahme nicht allzu fern. Erinnern Sie sich? Gewiss erinnern Sie sich. Am 26. April 1986 um 1.24 Uhr zerstören 2 Explosionen den 4. Reaktorblock des ukrainischen Kernkraftwerks Tschernobyl. Ein Brand beginnt, radioaktive Teilchen werden vom Hitzestrom in die Höhe gerissen. Strahlende Wolken treiben über West- und Ost- und Nordeuropa. Strahlender Regen verseucht Boden, Gras, Gemüse, Kinderspielplätze, Gärten, Straßen. 24 Stunden zuvor waren die verhängnisvollen Manöver begonnen worden, die ein Experiment einleiteten. Simuliert werden sollte folgender Fall. Das Leitungsnetz außerhalb des Reaktors fällt aus. Dieser muss abgeschaltet werden. Zur Nachkühlung sollen die Hauptpumpen weiter betrieben werden mit dem Strom, den der verbleibende Schwung von Generator und Turbine noch für einige Dutzend Sekunden erzeugen kann. Dann sollen die inzwischen angeworfenen Notstromaggregate den Pumpen Elektrizität liefern. Damit der Versuch von den Sicherheitseinrichtungen nicht unterbrochen werden kann, werden diese ausgeschaltet. Der Reaktor, der 3200 Megawatt leisten kann und soll, lieferte mit einem Mal über 300.000 Megawatt. Dem war er so wenig gewachsen wie das Reaktorgebäude. Das Ergebnis ist bekannt. Beim Mittagessen in der Uni erzählen mir 2 Frauen, es würde jede Stunde im Radio durchgegeben, dass Kleinkinder in den Häusern bleiben, nicht im Sand spielen, keinen Salat essen und keine Milch trinken sollten. Und wie ich noch denke, du hörst ja auch nie Radio, da kippt es um. Es kippt um wie der See oder der Wald, der plötzlich genug hat von den Schadstoffen. Es ist, als hätten sich Schleusen und Dämme geöffnet, um mich in einer Flut grellen Erschreckens zu ertränken. So schildert die Soziologin Claudia von Werlhof ihre Erfahrungen. Und weiter? An diesem Tag, eine Woche nach Tschernobyl, als ich zum ersten Mal ein Stück von der Hölle sah, fing auch mein Körper an zu reagieren. Erst war da ein inneres Zittern und Frieren, dann ein Flattern und Schlottern. Dieses Entsetzen beim Blick in die Hölle konzentrierte sich nach und nach immer mehr auf den Schmerz beim Anblick der Kinder. Bin ich nicht eine verhältnismäßig alte Person, habe ich nicht mein Leben gelebt, aber der Kleine, mein Sohn, der ist doch noch keine 4 Jahre jung. Der Journalist Winfried Göpfert berichtet über den 27. April vor einem Jahr. Da kommt an diesem späten Abend ein Anruf. Ein Freund ist mit Frau und kleinen Kindern nach Mallorca geflogen. Er berichtet von vielen anderen Familien, vielen, vielen Kindern. Alle hätten sie nur ein Motiv, weit weg zu sein von der radioaktiven Wolke. Der Freund rät uns, sofort nachzukommen, der Kinder wegen. Thank you. Inge Oehler, arbeitslose Lehrerin, Mutter und Hausfrau, erzählt vom 5. Mai. Ich nehme beide Kinder mit zum Einkaufen. Autofahren wird für Kinder langsam eine gesunde Alternative. In den Nachrichten am Mittag kommt die Warnung aus einem anderen Bundesland, Kleinkinder und Schwangere sollten keine Milch mehr trinken. Das erste Mal heule ich. Angst und Wut befällt mich. Ständig ruft jemand an, eine Freundin meint verzweifelt, alles, was wir bisher gemacht haben, um gesund zu leben, ist jetzt Gift. Frische Luft, Milch und Gemüse und so weiter. Eine andere Freundin, die sich lange vergeblich ein Baby gewünscht hat, erzählt mir, sie sei schwanger. Mein Glückwunsch bleibt mir im Halse stecken. Was ist in der Bundesrepublik geblieben von den Ängsten, die der Unfall auslöste? Sind sie verweht vom Wind, der auch die strahlenden Wolken, die radioaktive Luft weggeblasen hat? Woraufhin mit der Winterluft der Smog nachfolgte. Untersuchungen der Bevölkerung in und um Harrisburg, wo im März 1979 ein Atomreaktor außer Kontrolle geraten war, zeigen, dass der Unfall eine außerordentliche psychische Belastung mit sich brachte, obwohl nur wenig Radioaktivität frei wurde. Weniger jedenfalls als in der Bundesrepublik durch die atomare Havarie in der Ukraine. Noch 17 Monate nach dem Unfall litten die Anwohner von Three Mile Island doppelt so häufig wie eine unbelastete Vergleichsgruppe unter allgemeinen Gesundheitsbeschwerden wie Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit. Depressive Verstimmungen, Gefühle von Angst und Entfremdung waren ebenfalls häufiger. Als besonders belastend wurde dabei empfunden, was die Psychologen Kontrollverlust nennen. Das Erlebnis, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, die umgebende Umwelt und die eigene Lebenssituation richtig zu verstehen und in ihnen erfolgreich zu handeln. Befragungen in der Bundesrepublik ergaben, dass viele sich von Tschernobyl wachgerüttelt oder zumindest in ihrer Ablehnung der Kernenergie bestärkt fühlen. Andere bleiben dabei, den nach anderen Prinzipien als die sowjetischen Reaktoren gebauten Kernkraftwerken in der Bundesrepublik und dem sie genehmigenden Staat Vertrauen entgegenzubringen. Häufig ist auch eine Abwehrhaltung zu verzeichnen, die Weigerung, sich noch mit dem Unfall und seinen Folgen zu befassen. Die Zahl derer, die den Bau weiterer Atomkraftwerke befürworten, ist nach dem Unfall allerdings deutlich zu einer Minderheit von unter 10% geworden. Die Zahl der Stilllegungsbefürworter hat erheblich zugenommen, auf etwas weniger als ein Drittel. Herrschende Meinung mit über 60% ist nun die: Vorhandene Kernkraftwerke sollen genutzt, aber keine neuen gebaut werden. Alla Pugatschowa ist seit über 10 Jahren die erfolgreichste Rock- und Popsängerin der Sowjetunion. Fast jedes ihrer Lieder wurde ein Hit. 150 Millionen Schallplatten hat sie verkauft. Und vor ihrer Wohnung in Moskau drängen sich die Fans von morgens bis abends. Die Pugatschowa ist ein Star. Mit einem ihrer erfolgreichen Songs, einer Hymne auf das friedliche Atom, hat sie lange vor Tschernobyl zur Meinungsbildung der sowjetischen Bevölkerung über die Entwicklung der Kernenergie beigetragen. Если атомные бомбы уничтожить до конца, то начнется, безусловно, ряд чудес. Сила атома сама будет строить нам дома, что поднимутся за сутки до небес. Может, сильным и богатым человек и сделает атом, а что не может делать атом? Это право пустяки. И ласкать тебя не может, сжать в объятиях не может, чтоб ответ любою тоже засиял твой синий взор. Но все он может, а вот этого никак. Alles kann das Atom. Häuser bauen, die in 24 Stunden in den Himmel wachsen. Autos antreiben, die wie Pfeile um die Erde schießen. Stiefel blank putzen und Wäsche weiß waschen. Gitarrensaiten zum Klingen bringen. Und auch zur Hochzeit sollen Hunderte von Atomgitarren aufspielen. Reich und stark macht das friedliche Atom den Menschen und hilft ihm, sich bis zum frühen Morgen zu amüsieren. Und jedermanns guter Bruder kann das friedliche Atom auch werden. Alles kann das Atom. Nur eines kann es nicht: Streicheln, küssen, liebhaben, umarmen. Alles kann es. Alles kann es. Aber das kann es nicht. Все он может. Den Song vom friedlichen Atom, das alles kann, hat die Pugatschowa 1980 aufgenommen. Der Text spiegelte die sowjetische Kernenergiepolitik in einer Weise wider, wie sie sich kein PR-Manager der sowjetischen oder einer anderen Atomlobby besser hätte ausdenken können. Seit 1954 in Obninsk bei Moskau das erste Kernkraftwerk der Welt ans Netz gegangen war, hielt sich die Sowjetunion immer für führend auf diesem Energiesektor. Sicher und sauber, fortschrittlich und umweltfreundlich und außerdem viel billiger als die traditionellen Energieträger Kohle, Öl und Gas sei das friedliche Atom. Unter dieser Devise gab es eine recht ausführliche Berichterstattung über das Thema Kernenergie. Aber die Berichte gingen nie auf Probleme ein. Eine öffentliche Diskussion über das Für und Wider des Kernkraftwerksbaus fand nicht statt. Einstimmig spendeten alle Medien den Energiebeschlüssen der letzten Parteitage Beifall, denen zufolge Kernkraftwerke, besonders im dicht besiedelten europäischen Landesteil der Sowjetunion, beschleunigt gebaut werden sollten. Kritik an dieser Politik gab es nur in einem Punkt. Weil die Kernenergieindustrie den ehrgeizigen Wachstumszielen der Moskauer Wirtschaftsplaner nicht gewachsen war, kam es auf allen Kraftwerksbaustellen ständig zu Engpässen. Die Zeitungen deckten hier viele Mängel auf. Organisationsfehler, Zulieferungsschwierigkeiten, Materialschwächen, Schlamperei und Pfusch. Die Ausbaupläne konnten deshalb nie eingehalten werden. Und selbst die Erfüllung reduzierter Pläne machte Mühe. Die Zustände auf den Baustellen, mit denen sich im Sommer 1983 sogar das Politbüro beschäftigen musste, waren aber kein Anlass, öffentlich die Sicherheitsfrage zu stellen. Sie blieb tabu, obwohl es seit Beginn der 60er Jahre, als sibirische Schriftsteller zur Rettung des durch den Bau eines Papier- und Zellulosekombinats bedrohten Baikalsees aufriefen, eine lebhafte Umweltdiskussion gibt und obwohl der Plan, Wasser aus sibirischen und nordrussischen Flüssen nach Süden umzuleiten, um die Wende der 80er Jahre sogar zur Entstehung einer ökologischen Bewegung geführt hat. Selbst als Ende 1979, wenige Monate nach dem Unfall von Harrisburg, zwei angesehene Wissenschaftler in der Zeitschrift Kommunist scharfe Kritik an der Wahl von Standorten in Großstadtnähe übten und bezweifelten, dass die Endlagerung gesichert sei, war das kein Ansatz, der von der Massenpresse vertieft worden wäre. Auch als zwei Jahre später Piotr Kapitsa, der inzwischen verstorbene Physik-Nobelpreisträger, diese Kritik in der Pravda wieder aufnahm, löste er keine Sicherheitsdiskussion aus. Die beiden Beiträge blieben Ausnahmeerscheinungen, deuteten aber darauf hin, dass es im Kreise etablierter Wissenschaftler nicht nur Anhänger der stürmischen Wachstumspolitik gab. Auch in den Randgebieten der Sowjetunion, vor allem im Kaukasus und im Baltikum, ist vor Tschernobyl Kritik an der Kernenergie bekannt geworden, die sich mitunter auch in Leserbriefen niederschlug. Stets bemühten die Redaktionen jedoch Experten, die alle Einwände entkräfteten. Dabei scheint die Skepsis regional unterschiedlich ausgeprägt gewesen zu sein. In Georgien zum Beispiel, wo Außenminister Eduard Shevardnadze viele Jahre Parteichef war und in dieser Eigenschaft hartnäckig auch für Georgien ein eigenes Kernkraftwerk gefordert hatte, gibt es, so schrieb einmal eine georgische Zeitung, eine breite negative Haltung der Kernenergie gegenüber. Auch im benachbarten Armenien, das in Metsamor im erdbebengefährdeten Ararat-Tal seit 10 Jahren ein Kernkraftwerk betreibt, ist die Bevölkerung beunruhigt. Das ging aus einem offenen Brief hervor, den 350 armenische Intellektuelle im März 1986, wenige Wochen vor dem großen Unglück in der Ukraine, an Parteichef Gorbatschow schrieben. Die Armenier berichten darin von 150 Störfällen in Metsamor. Dreimal sei es beinahe zu einer Katastrophe gekommen. Deshalb dürfe kein zweiter Reaktor gebaut werden. Auch in der Baltischen Unionsrepublik Litauen, Standort des auf 6000 Megawatt ausgelegten Werks Ignalina, waren Teile der Bevölkerung gegen diesen Riesenbau eingestellt. Die örtlichen Behörden hätten aber, so teilte ein Offizieller in Vilnius westlichen Journalisten mit, die Einwände in vielen Einzelgesprächen ausräumen können. Im benachbarten Estland, das ursprünglich einmal als Standort für das Großkraftwerk vorgesehen war, dürfte die Skepsis noch größer gewesen sein, weil die Esten ihre Informationen aus dem finnischen Fernsehen beziehen. Doch die westlich geprägten Randgebiete der Sowjetunion mit ihren besseren Auslandskontakten sind nicht repräsentativ für das riesige Land. Repräsentativ ist eher, was Andronik Petrasjans, der damals 84 Jahre alte Vorsitzende des Moskauer Staatskomitees zur Nutzung der Kernenergie, Noch im Februar 1986 in der georgischen KP-Zeitung Morgenröte des Ostens schrieb: Detailuntersuchungen haben gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls in einem Kernkraftwerk sehr gering ist. Sie liegt bei einer Größenordnung von 1 zu 1 Million im Jahr. Am 26. April vorigen Jahres aber stellte sich heraus, dass das Restrisiko größer gewesen war als die Zuverlässigkeit der Berechnungen, die den GAU hartnäckig im Bereich der Unwahrscheinlichkeit angesiedelt hatten. Über Nacht wurde der Name der kleinen ukrainischen Stadt Tschernobyl, die 1193 zum ersten Mal in den Annalen der Kiewer Rus erwähnt wurde und in den chassidischen Erzählungen von Martin Buber erstmals im deutschen Schrifttum auftauchte, zum Symbol für das Ende eines Traums. Des Traums, dass der Mensch das Atom völlig beherrschen könne. Die Katastrophe vom 26. April 1986 traf eine Gesellschaft, deren staatstragende Ideologie auf einem absoluten Glauben an den technischen Fortschritt und an die Macht des Menschen über die Technik beruht. Die Mehrheit der Bevölkerung hatte keinen Anlass, sich Gedanken über die Gefahren der Kernenergie zu machen, zumal sie auch über die Anti-Atomkraftbewegung im Westen nichts erfuhr. Einseitig informiert, obrigkeitsgläubig und politisch wohl auch gleichgültig, war sie auf ein solches Unglück überhaupt nicht vorbereitet. Auch die Behörden waren es nicht. Davon konnten sich Millionen Sowjetbürger anhand des Dokumentarfilms Die Warnung überzeugen, der mehr als 10 Monate nach der Katastrophe im ersten Programm des sowjetischen Fernsehens gezeigt wurde. Der Film macht noch einmal deutlich, dass niemand ein solches Unglück für möglich gehalten hatte. Die Bevölkerung kannte nicht einmal die elementarsten Verhaltensregeln. Der zivile Katastrophenschutz hat völlig versagt. Spezialtruppen der Sowjetarmee mussten eingesetzt werden. Eine junge Frau aus Pripyat erzählte den Reportern, wie sie den 26. April in der Siedlung der Kraftwerker erlebt hat. Ich habe es damals von einer Nachbarin gehört. Sie kam und sagte, wir werden evakuiert. Ich fragte sie, was ist denn da passiert? Eine große Havarie im Kraftwerk. Wenn du nicht willst, dass etwas Schlimmes passiert, dann fahr weg. Obwohl ich schwanger war, rief ich sofort im Stadtsowjet an. Vielleicht könnte ich helfen. Lassen Sie mich einen freiwilligen Sanitätertrupp zusammenstellen, bat ich. Doch es hieß, wir brauchen Ihre Hilfe nicht. Also wurden die Sanitätstruppen nicht aufgestellt. Damit ist erwiesen, dass wir auf so etwas nicht vorbereitet waren. Besser gesagt, die Sanitäter waren ja einsatzbereit. Man hat sie jedoch nicht zur Hilfe herangezogen. Warum? Na, weil man versucht hat, die Ausmaße dieser Havarie zu verbergen. Das Vertrauen in die Sicherheit der Kernkraftwerke oder auch das Unwissen über die Gefahren der Radioaktivität war so groß, dass die Bevölkerung der Kraftwerkssiedlung Pripyat am 27. April die Evakuierung verweigerte und eine Abordnung zum Stadtsowjet schickte, um gegen die Maßnahme zu protestieren. Erst als der stellvertretende Innenminister Berdow aus Kiew in Generalsuniform vor die Menschen getreten war und eine Ansprache gehalten hatte, ließen sie sich überreden. Auch die Bauern in der Sperrzone wollten ihre Höfe zunächst nicht verlassen. Sie konnten mit der unsichtbaren und geruchlosen Gefahr, die ihre Gesundheit bedrohte, nichts anfangen. Die 40.000 Einwohner der Stadt Tschernobyl wurden erst eine Woche nach der Explosion in andere Gebiete gebracht. Noch länger blieben die 2,5 Millionen Einwohner von Kiew im Ungewissen. In dem Fernsehfilm Die Warnung heißt es: Den ersten öffentlichen Appell an die Bevölkerung der ukrainischen Hauptstadt und die ersten Ratschläge gab der Gesundheitsminister der Unionsrepublik erst 9 Tage nach der Katastrophe von Tschernobyl. Inzwischen steht fest, dass die Behörden der Ukraine und die Verantwortlichen in Moskau das Ausmaß der Katastrophe von Anfang an kannten. Sie wussten auch, wie hoch die Strahlenbelastung war und wohin der Wind die verseuchten Luftmassen wehen würde. Sie haben niemanden rechtzeitig gewarnt, weder die eigene Bevölkerung noch die Nachbarn. Noch am Nachmittag des 28. April bestritten Beamte des Staatskomitees für Kernenergie gegenüber Vertretern der schwedischen Botschaft in Moskau, dass es in der Ukraine den Unfall gegeben habe. Die Nachricht wurde erst am Abend des 28. April in der sowjetischen Tagesschau in einer knappen TASS-Meldung bekannt gegeben. Und bei TASS-Meldungen blieb es dann noch eine Woche lang. Erst 11 Tage nach der Explosion erschienen in den überregionalen Zeitungen die ersten Reportagen aus Tschernobyl. Über die Gründe für die anfängliche Nachrichtensperre und die spätere restriktive Nachrichtenpolitik sagte der Moskauer Amerika-Experte Georgi Arbatov später im schwedischen Rundfunk. Wenn die Behörden die Bevölkerung früher alarmiert hätten, dann würde das eine Panik hervorgerufen haben, die mehr Opfer als die Havarie gefordert hätte. Die Angst der Moskauer Führung vor Panik, die Angst vor dem Eingeständnis, dass die Kernkraftwerke doch nicht so sicher waren, wie jahrelang behauptet, die Angst auch vor Unruhen in der Ukraine war größer als die Sorge um die Gesundheit der Bevölkerung. Die von Parteichef Gorbatschow verkündete Politik der Glasnost, der neuen Offenheit, die eine Erneuerung der sowjetischen Gesellschaft herbeiführen soll, hat insofern ihre Feuerprobe in den dramatischen Maiwochen des letzten Jahres nicht bestanden. Auch nach dem Ende der Nachrichtensperre blieben die Berichte im Rahmen einer vorgegebenen Sprachregelung. Analysiert man Berichte, Interviews und Leserbriefe, die vom 6. Mai an 2,5 Monate lang regelmäßig und danach nur noch gelegentlich in den Zeitungen erschienen, so lässt sich nicht übersehen, dass diese Sprachregelung beschwichtigend und verharmlosend, wenngleich für sowjetische Verhältnisse, relativ offen war. Die Berichterstattung über Tschernobyl, eine wohldosierte Mischung aus Selbstkritik und Eigenlob, ist daher Gradmesser und Spiegel der offiziellen Kernenergiepolitik der UdSSR. So wurde nie die russische Entsprechung für das Kürzel GAU benutzt, das für größter anzunehmender Unfall steht. Zu keiner Zeit wurden Zweifel daran laut, dass die Unfallfolgen umgehend beseitigt werden würden. Folgerungen für die künftige Kernenergiepolitik wurden ebenfalls nicht gezogen. Der Tenor der Berichterstattung lautete: Das Unglück ist groß. Doch die Sowjetmenschen unter Führung der Partei haben es unter Kontrolle bekommen und hierdurch einmal mehr die Überlegenheit des Sowjetsystems bewiesen. Auch der Fernsehfilm Die Warnung blieb im Rahmen dieser Sprachregelung. Der Film war zwar die bis dahin ausführlichste Darstellung der Reaktorkatastrophe in der Ukraine und damit wohl ein Versuch, Bilanz zu ziehen und Perspektiven aufzuzeigen, doch enthüllte er nur einen Teil der Wahrheit. Da fiel kein Wort über die Verstrahlung des Landes und der Bevölkerung. Kein Wort über die gesundheitlichen Folgen für die über 100.000 Menschen, die aus der Gefahrenzone gebracht wurden. Kein Wort über die Lagerung der abgetragenen Bodenschichten in der Sperrzone und über die Gefährdung des Grundwassers in der Region. Wohl heißt es an einer Stelle: Soll denn jeder mit einem Dosimeter leben müssen? Man soll ruhig leben und jeder muss gewiss sein, dass er gewarnt wird, rechtzeitig und ausführlich. Dass ihm erklärt wird, was er und wie er es tun muss. Vor allem rechtzeitig muss er es erfahren. Was ist aber, wenn die Warnung, wie in Tschernobyl, nicht rechtzeitig erfolgt? Natürlich fragt der Film auch nach den Schuldigen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen Mitglieder des Personals erhoben. Reichen aber individuelle Schuldzuweisungen? Geht es nur um Bedienungsfehler? Nikolai Steinberg, der neue Chefingenieur des Werks, ging in seiner Aussage viel weiter. Schuld haben wir alle. Auch die, die hier nicht anwesend sind. Mit der modernen Technik der Kernenergie ist man umgegangen wie mit einem alltäglichen Gebrauchsgegenstand. Einem Samovar zum Beispiel. Selbst der ist heute zur Seltenheit geworden. Aber die Technik verzeiht keine Fehler, schon gar nicht solche. Im Film wird diese Aussage nicht weiter kommentiert. Tschernobyl ist keine Warnung vor dem Atom, so lautet die zentrale Aussage, sondern eine Warnung vor dem Leichtsinn des Menschen im Umgang mit dieser Technik. Bei weniger Leichtsinn ist das Atom also doch beherrschbar. Die Warnung war daher kein Film gegen Kernkraftwerke, sondern ein Film für bessere Kernkraftwerke. Nach diesem Film zu urteilen, hat die Atomlobby der UdSSR bisher keinen Fußbreit Boden räumen müssen. Der Unglücksreaktor in Tschernobyl hat eine 60 Meter hohe Betonhülle, einen Sarkophag, erhalten. Von ihm geht angeblich keine Gefahr mehr aus. Die beiden ersten Blöcke sind Ende vorigen Jahres wieder ans Netz gegangen. Der dritte soll Ende dieses Jahres folgen. Ein fünfter Block ist im Bau, ein sechster in der Planung. Die wichtigsten Entseuchungsarbeiten in der Sperrzone wurden im Dezember abgeschlossen. In den letzten Wochen hieß es in den Zeitungen, das diesjährige Frühjahrshochwasser in der Ukraine bedeute keine Gefahr für die Trinkwasserversorgung, weil die Flüsse in der verstrahlten Sperrzone mit Dämmen und Deichen gegen das Einschwemmen von Radionukliden zuverlässig geschützt worden seien. Schon in diesem Frühjahr sollen die Bewohner von 14 evakuierten Dörfern heimkehren. Der ukrainische Gesundheitsminister hat bekannt gegeben, dass mehr als 1500 Frauen aus Tschernobyl, die zum Zeitpunkt der Havarie schwanger waren, gesunde Kinder geboren haben. Den Wahrheitsgehalt dieser Angaben zu überprüfen, ist von außen nicht möglich. Skepsis ist aber geboten, wenn man weiß, dass ein dänischer Journalist im Herbst ein Stück Grassode aus Kiew herausgeschmuggelt hat, das 5-mal mehr Cäsium enthielt, als die sowjetischen Stellen für den Erdboden angegeben hatten. Skepsis ist auch geboten, wenn man hört, dass in Moskau verseuchte Lebensmittel verkauft wurden, diese Information aber nur von der bundesdeutschen Botschaft verbreitet wurde. Nur indirekt ist sowjetischen Medien ein Jahr nach der Katastrophe zu entnehmen, dass die Vorbehalte gegen den weiteren Ausbau der Kernenergie zugenommen haben. So fragten Leser bei der Gewerkschaftszeitung Trut an, ob es nicht besser sei, ganz oder wenigstens vorübergehend auf die Kernenergie zu verzichten. Die Redaktion ließ Valery Legasov, den stellvertretenden Direktor des Instituts für Kernenergie, darauf antworten: Die Sowjetunion hat sich, obwohl sie das erste Kernkraftwerk der Welt gebaut hat, nicht mit der Entwicklung dieser Energieart beeilt. Und bei uns beträgt der Anteil an der Stromerzeugung weniger als 11%. Kann man jetzt aber zu organischen Brennstoffen zurückkehren? Die Rohstoffvorräte lassen das zu, aber nur für eine im historischen Sinn begrenzte Frist. Das würde zu einer Verteuerung der produzierten Energie führen, womit man sich auch abfinden könnte. Die Frage stellt sich aber auch, ob dieser Ersatz die Umweltsituation auf der Erdkugel verbessert, aber Unfälle ausschließt, Zerstörungen und Tote. Die Untersuchungen zeigen, dass das nicht der Fall ist. Legasov, der in Tschernobyl dabei war und wohl weiß, wovon er redet, vertritt die Position derer, die sich durch den GAU in der Ukraine nicht erschüttern ließen. Dem Interview war aber zu entnehmen, dass die meisten Reaktoren vom Tschernobyl-Typ inzwischen nachgerüstet wurden. Es sollen auch keine neuen Reaktoren dieses Typs mehr gebaut werden. Aber das Planziel, um die Jahrtausendwende rund 20% Strom aus der Kernenergie zu gewinnen, hat Moskau bisher nicht aufgegeben. Die offizielle Sowjetunion ist also wieder zur Tagesordnung übergegangen. Und die Masse der Bevölkerung hat sich damit wohl auch abgefunden. Aber wie verhalten sich die Intellektuellen, die Intelligenzia, Gorbatschows wichtigste Verbündete, im Kampf um eine Erneuerung der sowjetischen Gesellschaft? Die Glasnost und mit ihr die häufig von der neuen Kremlführung vorgetragene Forderung nach mehr Wahrheit sind wohl der Grund dafür, dass einige Schriftsteller, und Schriftsteller waren schon im zaristischen Russland das Gewissen der Nation, öffentlich eine differenzierte Sicht der Kernenergie vortragen können. Von dem Lyriker Andrei Wosnesensky erschienen schon Anfang Juni zwei Gedichte unter dem Titel »Gedanken zu Tschernobyl« in der Pravda, die nichts anderes waren als eine Gottesbeschwörung. Verzeih mir, Mensch als Menschen, Geschichte Russlands und Europas, dass blinder Mächte ungeheure Prüfung auf mein Land und mein Jahrhundert kam. Verzeih, dass ich nur ein Mensch bin. Die Hoffnung, von Nobel gekrönt, hat sich wie ein schrecklicher Flaschengeist auf Tschernobyl niedergelassen. Gott ist in dem, der in das verstrahlte Objekt ging, der den Reaktorbrand löschte, der sich selbst nicht rettete, aber Kiew und Odessa. Er hat einfach wie ein Mensch gehandelt. Auf dem 8. Schriftstellerkongress Ende Juni aber begann Aless Adamowitsch, Autor aus dem angrenzenden, ebenfalls schwer heimgesuchten Bielorussland, seine Rede mit jenen beiden Versen aus der Apokalypse, in denen vom Stern Wermut die Rede ist, der vom Himmel fiel und brannte wie eine Fackel und auf den dritten Teil der Flüsse und Brunnen fiel und sie bitter machte, sodass die Menschen daran starben. Tschernobyl aber heißt, und Adamowitsch erklärte es den Delegierten im großen Kremlsaal, Tschernobyl heißt auf Ukrainisch nichts anderes als Wermut. Die angesehene Moskauer Literaturzeitung, das Organ des Schriftstellerverbandes, das traditionell die Reden der Autoren nachdruckt, unterschlug ihren Lesern die Verse aus der Offenbarung des Johannes. Der Ukrainer Boris Alejnik aber stellte auf dem Kongress zum ersten Mal öffentlich die Formel vom friedlichen Atom in Frage. Tschernobyl hat uns dazu gezwungen, vieles zu überdenken. Auch die Tatsache, dass die gängige Metapher vom friedlichen Atom eben nur eine Metapher ist. Denn friedlich ist das Atom nur in natürlichen Verbindungen. Tschernobyl ruft uns dazu auf, den Wissenschaftlern klarzumachen, dass ihre Überzeugung, sie wüssten alles, manchmal an Selbstsicherheit grenzt. In Wirklichkeit aber wissen sie bei weitem nicht alles. Manchmal erfasst ein Schriftsteller mit der ihm eigenen Intuition das, was sich nicht in die klügste Formel kleiden lässt. Öffentlich diskutiert werden kann diese Aussage einstweilen noch nicht. In der Ukraine, wo das Unglück von Tschernobyl auch ein ukrainisches Hiroshima genannt wird, ist eine Pro- und Kontradiskussion über die Kernenergie schon im Mai im Keim erstickt worden. Viele Ukrainer fragen sich, warum es in Russland möglich ist, frei über das wahnwitzige Jahrhundertprojekt der Flussumleitung zu diskutieren, während sie selbst nicht darüber entscheiden dürfen, ob in ihrer Unionsrepublik mit 50 Millionen Einwohnern noch mehr Kernkraftwerke gebaut werden sollen oder nicht. Doch der Kampf gegen die Flussumleitungspläne hat beinahe 10 Jahre gedauert. Er begann mit einem Protest der Schriftsteller und konnte erst gewonnen werden, nachdem ehrliche Wissenschaftler, so hat es der sibirische Autor Valentin Rasputin formuliert, unter Gorbatschow die Möglichkeit bekamen, von Behörden und Planinteressen unbeeinflusste Zahlen vorzulegen und dadurch den ökonomischen und ökologischen Wahnsinn des Jahrhundertprojekts nachzuweisen. Könnte sich unter den Bedingungen der neuen Offenheit von Glasnost eine ähnliche Entwicklung auch im Bereich der Kernenergie anbahnen? Die Frage lässt sich einstweilen nicht beantworten. Doch es gibt Indizien dafür, dass Tschernobyl die sowjetische Bevölkerung mehr beunruhigt hat, als aus dem Verlautbarungsjournalismus der Massenmedien hervorgeht. Eines dieser Indizien ist eine Stellungnahme, die Valentin Rasputin, einer der führenden Vertreter der russischen Dorfprosa und einer der führenden Köpfe der jungen ökologischen Bewegung in der UdSSR, unlängst am Rande der Berliner Filmfestspiele zu Tschernobyl und zum Thema Kernenergie abgegeben hat. Можно коротко, можно не коротко. Но лучше коротко, поскольку я не специалист в этом, но я считаю, что мир должен обойтись без атомной энергетики. Вот. Совершенно. В военной или промышленности, мирной или... Нельзя все-таки разделять военный атом и мирный атом. И говорить, что военный атом нас уничтожит, а мирный атом... Zur Kernenergie möchte ich nur kurz etwas sagen, weil ich kein Fachmann bin. Aber meiner Meinung nach muss die Welt unbedingt auf Kernenergie verzichten, und zwar vollständig. Sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich. Man kann das Atom doch nicht in ein militärisches und in ein friedliches spalten und sagen, das militärische Atom vernichtet uns, aber das friedliche bringt uns Nutzen, wenn wir nur bestimmte Sicherheitsvorkehrungen treffen und einhalten. Die können wir gar nicht einhalten. Ich bin kein Wissenschaftler, ich kann das nicht ausreichend beweisen. Doch ich weiß, dass es zum Beispiel das Problem der Lagerung radioaktiver Abfälle gibt, das bis heute nicht gelöst ist. Und das, wie die Wissenschaftler sagen, auch in absehbarer Zeit nicht zuverlässig gelöst werden kann. Das ist das Erste. Zum Zweiten, wir sind irgendwie der Meinung, dass das, was in Tschernobyl geschah, ein Zufall war. Während es doch in Wirklichkeit als Gesetzmäßigkeit anzusehen ist. Als eine Gesetzmäßigkeit, die, wenn sie nicht im vorigen Jahr bei uns aufgetreten wäre, im nächsten Jahr an einem anderen Ort geschehen wäre. Und zwar in der gleichen Größenordnung. In kleinerem Umfang ist das ja vorher schon mehr als einmal geschehen. Aber etwas in dieser Größenordnung wäre auf jeden Fall so oder anders passiert. Und es wird noch Schlimmeres passieren. Das entspricht einfach der Gesetzmäßigkeit. Das ist, wie wenn man den Geist aus der Flasche lässt. Dann muss er natürlich etwas Böses anstellen. Auf die Frage, wie weit diese Haltung in der Sowjetunion verbreitet sei, antwortet Rasputin, der zu Hause noch nicht in dieser Form Stellung gegen die Kernenergie beziehen konnte? Ich glaube, dass man diese Haltung nicht sehr häufig antrifft. Sie ist keineswegs sehr verbreitet. Hier spielt offensichtlich auch die Position unserer obersten Führung eine Rolle. Die Position von Gorbatschow, den man bei uns im Lande sehr, wirklich sehr schätzt und zu dem man großes Vertrauen hat. Gorbatschow spricht sich für die Entwicklung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken aus. Und die Bevölkerung hat sich schon daran gewöhnt, alles zu glauben, was er sagt. Und sie vertraut ihm. Trotzdem bin ich sicher, dass unsere Haltung zur Kernenergie sich allmählich weiterentwickeln wird. Und mit der Zeit wird eine solche Bewegung auch bei uns in der Sowjetunion entstehen. Wenden wir uns wieder der Bundesrepublik zu und den Sorgen der Leute hier. Was blieb von den Ängsten? Horror von der feinsten Sorte, wie einer sagte, der sich betroffen fühlte. Horror vor strahlender Molke in herumirrenden Eisenbahnwaggons, Horror vor Tee aus der Türkei, vor Salbei aus Bulgarien, Gänsen aus Polen, Schweinefleisch aus Ungarn. Ein Becquerel pro Kilogramm bedeutet, dass in einer bestimmten Masse, die ein Kilo wiegt, ein Atomkern pro Sekunde zerfällt. Nahrung ohne zerfallende Atomkerne gibt es zurzeit praktisch nicht. Nicht nur Käse und Butter haben ihr Cäsium. Die Angst, mit der Nahrung den Tod in den Körper eindringen zu lassen, war zur Zeit des Reaktorunfalls nicht von der Hand zu weisen. Das Blattgemüse, das damals im späten Frühjahr in der aktivsten Wachstumsphase über Blätter und Wurzeln Radioaktivität bis zu mehreren tausend Becquerel pro Kilogramm Pflanzenmasse aufgenommen hatte, wurde zu Recht aus dem Verkehr gezogen. Ähnliche behördliche Anmahnungen bei Johannisbeeren, Tee, Nüssen oder Schokolade zeigen, dass die Ämter wachsam sind. Die Angst kann auf das richtige Maß zurückgeschraubt werden. Dank der Vorsorge blieb im vergangenen Jahr trotz Tschernobyl die Radioaktivität in der Gesamtnahrung mit 3,5 Becquerel pro Tag und pro Person weit unter dem Wert von 1964, als uns die Atombombenversuche fast 9 Atomzerfälle pro Sekunde je Tag und Person bescherten. 1985 freilich war eine bessere Zeit. Da lag die Radioaktivität in der Gesamtnahrung bei weniger als einem Becquerel. Die Gesamtnahrung wird übrigens überprüft anhand von Proben aus Gemeinschaftsverpflegung in Heimen, Kasernen etc. Manche essen besser, zum Beispiel Wildbret. Sie strahlen dann auch mehr. Ihr Autor, 3 bis 5 Mal in der Woche auch gemeinschaftsverpflegt, hat sich stellvertretend einer Ganzkörpermessung unterzogen. Man liegt flach, 2 Messgeräte für Gammastrahlen über, 2 unter dem Körper. Nach 10 Minuten weiß man, wie stark der Körper durch aufgenommene, inkorporierte Radioaktivität selbst strahlt. Die Beta- und Alpha-Strahlen haben nur eine sehr geringe Reichweite und sind mit solchen Messgeräten nicht festzustellen, was sie nicht ungefährlicher macht. Der Bildschirm des Zählcomputers zeigt eine gekrümmte Linie mit 3 markanten Zacken. Für Kalium-40, ein natürlich vorkommendes strahlendes Teilchen, das vom Körper in die Muskeln eingebaut wird, wie auch Cäsium-134 und 137, die beiden anderen Zacken hervorrufen. Frau Hetzel, nun kommt meine bange Frage, wie sind meine Werte? Nun, Sie haben Kalium-40, und zwar 4100 Becquerel. Das entspricht 58 Becquerel pro Kilogramm Körpergewicht, auf Ihr Körpergewicht umgerechnet. Dann Cäsium-134, Gesamtaktivität 210 Becquerel, entspricht 3 Becquerel pro Kilogramm Körpergewicht. Dann haben Sie Cäsium-137, 460 Becquerel Gesamtaktivität und 6,5 Becquerel pro Kilogramm Körpergewicht. Heißt das, dass ich mir Sorgen machen muss oder nicht? Nein, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Kalium-40, das den Hauptanteil der Strahlung im Körper des Autors stellt, ist wie gesagt ein natürliches Radionuklid, ein natürliches strahlendes Teilchen. Dennoch, das Jod-131, das Ruthenium-106, das Neptunium-239, deren Halbwertszeit 2 Tage bis 1 Jahr beträgt, sie und andere radioaktive Substanzen mehr sind durch den Körper gegangen. Und was heißt Halbwertszeit? Nach Tagen oder Wochen war zwar die Hälfte der Substanz zerstrahlt, aber die andere Hälfte war ja noch da, wenn auch mit abnehmender Tendenz. Und dann hat der Körper noch seine eigenen Halbwertszeiten, die biologischen nämlich. Die biologische Halbwertszeit, bei Cäsium-137 zum Beispiel 17 Tage, gibt an, innerhalb welcher Zeitspanne der Körper die Hälfte des aufgenommenen strahlenden Stoffes wieder ausscheidet. Alle diese vom Reaktor in Tschernobyl ausgestoßenen Radionuklide haben ja ihr Zerstörungswerk im Körper getan. Auch wenn sie verschwunden sind, bleiben doch Schäden, oder? Und da soll man sich keine Sorgen machen? Professor Horst Jung, der Leiter des Instituts für Biophysik und Strahlenbiologie am Universitätskrankenhaus Eppendorf in Hamburg, antwortet auf diese Frage Beruhigendes und Beunruhigendes zugleich. Die kurzlebigen Isotope sind zwar abgeklungen, aber die Wirkungen, die durch die ausgesandte Strahlung hervorgerufen worden sind, sind noch in unserem Körper vorhanden. Das bedeutet, dass durch die Bestrahlung viele Zellen zugrunde gegangen sind. Dieses ist kein Problem, denn der Organismus ersetzt jeden Tag viele Milliarden zugrunde gegangener Zellen. Aber gelegentlich ist es auch vorgekommen, dass Zellen verändert werden. Und diese veränderten Zellen, deren Zahl allerdings sehr gering ist, kann in 1 bis 2 Jahrzehnten zu strahlenerzeugten Krebsen führen. Insofern ist zwar die Bestrahlung nicht mehr vorhanden, die dadurch erzeugte Wirkung dauert aber an. Relativ sorglos kann der ganzkörpergemessene Autor sein, wenn er sich mit ebenfalls dieser Prozedur unterzogenen bayerischen Kollegen südlich der Donau vergleicht. Als die radioaktiv verseuchten Luftmassen am 30. April und am 1. Mai über Südbayern hinwegzogen, huschen zwischen Alpenrand und Donau Gewitterregen mit heftigen Niederschlägen einen großen Teil der strahlenden Partikel aus der Luft aus. Besonders hart betroffen wurde das Berchtesgadener Land und nebenbei gesagt auch Österreich. Die Folgen schildert Professor Herbert Schmier vom Institut für Strahlenhygiene des Bundesgesundheitsamtes. Wir können aufgrund unserer Messungen, die wir bei uns im Institut durchführen und aufgrund der Ganzkörpermessungen, die sonst die andere Messstellen der Bundesrepublik durchgeführt haben, aufgrund dieser Inkorporationsmessungen vom Cäsium-137 und 34 etwa die Strahlenexposition abschätzen. Sie ist im Raum München für Männer etwa 7 Millirem im Jahre 1 nach Tschernobyl, für Frauen und Kinder etwa 5 Millirem. Diese Zahlen sind im Voralpengebiet, das heißt also in dem Gebiet, wo höhere Niederschläge gewesen sind, etwa doppelt so hoch, also etwas 8 Millirem, 8 bis 9 Millirem. Und im äußersten Südosten von Bayern sogar nochmal das Doppelte, also etwa 15 Millirem im Jahre 1 nach Tschernobyl. Für die anderen, für die restliche Bundesrepublik, liegt sie unter der Hälfte von diesen Werten, die ich genannt habe. Also wenn Sie also zum Beispiel rechnen, München für die Männer 7 bis 8 oder 7 Millirem, dann wäre das fürs Bundesgebiet so in der Größenordnung 3 Millirem zusätzliche Strahlenexplosion durch inkorporiertes Cäsium. Die von Professor Schmier genannten Zahlen aus der Ganzkörpermessung bieten einen Anhaltspunkt, aber sie geben kein Bild der Gesamtbelastung wieder. Denn einmal sagen sie nichts aus über die gefährlichen, in den Körper aufgenommenen Alpha-Strahler wie Plutonium-239, das bei dem Unfall in geringen Mengen ebenfalls frei geworden ist. Und sie sagen nichts aus über Beta-Strahler wie Strontium-90, das vom Körper in die Knochen eingebaut wird und sowohl eine jahrelange biologische als auch physikalische Halbwertszeit hat. Zum anderen gehört zur Gesamtbelastung die weiterhin vorhandene Umweltstrahlung, also die künstlichen Radionuklide in Boden, Wasser, Luft. Professor Horst Jung dazu. Vor 1 oder 2 Monaten ist von der Europäischen Gemeinschaft eine umfangreiche Zusammenstellung der Strahlenbelastung aller europäischen Länder herausgegeben worden. Danach liegt die Strahlenbelastung über den Durchschnitt der Bundesrepublik gemittelt bei etwa 50 bis 60 Millirem. Im Vergleich dazu ist der Pegel der natürlichen Strahlenbelastung in der Bundesrepublik 110 Millirem, also doppelt so hoch wie die Strahlendosis, die jeder Bürger der Bundesrepublik im Jahre 1986 aufgrund des Reaktorunfalls von Tschernobyl erhalten hat. Die Dosis in den folgenden Jahren wird deutlich niedriger liegen, um ein Mehrfaches niedriger liegen als die Strahlenbelastung des vergangenen Jahres. Von Laien, die sich in die Materie eingearbeitet haben, aber auch von manchen Fachleuten wird immer wieder behauptet, es sei unzulässig, natürliche strahlende Teilchen und aus Kernkraftwerken stammende Radionuklide gleichzusetzen oder miteinander zu vergleichen. Auf den ersten Blick ist an dieser Kritik etwas dran. Die Kritiker verkennen aber, mit oder ohne Absicht, die Bedeutung des Maßes REM, das neuerdings Sievert heißt, in der Definition jedoch gleich geblieben ist. REM steht für Radiation Equivalent Man, ist also ein auf den Menschen bezogenes Maß für die Schädlichkeit von Strahlung. In einer uferlosen wissenschaftlichen Literatur ist die Strahlenwirkung auf Männer, Frauen, Ungeborene und auf deren einzelne Körperteile und Organe erforscht worden. Professor Jung, der Strahlenbiologe, meint dazu: Ein Unterschied zwischen den verschiedenen Radionukliden besteht nur dann, wenn man versucht, Becquerel des einen Nukleids mit den Becquerels des anderen Nukleids zu vergleichen. Wenn aber die Strahlendosis in Millirem, also der biologisch wirksamen Dosis, angegeben wird, sind all diese Unterschiede bereits berücksichtigt. Das heißt, die unterschiedliche physikalische Halbwertszeit, das unterschiedliche Verweilen im Körper, die ausgesandte Energie und die Wirksamkeit der ausgesandten Strahlung, was bedeutet, dass eben dabei berücksichtigt wird, ob es sich um einen Alpha-, Beta- oder Gamma-Strahler handelt, die ja bekanntlich pro Energie sehr unterschiedliche biologische Wirkungen hervorrufen. All dieses ist in dem Begriff Millirem bereits berücksichtigt. Das bedeutet, 50 Millirem ruft nur die Hälfte der Schäden vor wie 100 Millirem. Es ist streng proportional. Was blieb von den Ängsten? Horror vor strahlender Molke in umherirrenden Eisenbahnwaggons, Horror vor Tee aus der Türkei, Horror von der feinsten Sorte, Horror vor Missgeburt und Misswachs, vor Langzeitschäden und Spätfolgen, Furcht vor Cäsium im Boden und Strontium in den Knochen. Apropos Boden und Cäsium. Haben nicht damals viele von der Wissenschaft zu wissen verlangt, wie sich denn radioaktive Partikel im Boden verhalten, wie tief sie eindringen, wie sie von Pflanzen wieder aufgenommen werden? Man glaubt, das Recht zu haben, auf diese einfachen Fragen einfache Antworten zu erhalten. Aber so schlicht ist es nicht zu machen. Handelt es sich doch um naturwissenschaftliche Fragen. Da kommt es zum Beispiel auf die Art des Bodens an. Partzahl Braunerde aus Sand bietet dem Cäsium andere Wander- und Aufnahmemöglichkeiten an, als zum Beispiel Parabraunerde aus Geschiebemergel. Der Humusgehalt, die Korngröße der Bodenteilchen, haben ihren Einfluss wie der Bewuchs und der Niederschlag. So ist nur eine recht fragmentarische Antwort möglich. Aus einer Berliner Untersuchung geht hervor, dass Strontium-90 schneller in die Tiefe wandert als Cäsium-137, das sich stark an Bodenmineralien bindet. Dies wird abgelesen am Fallout aus den Atomwaffenversuchen der 60er Jahre. Strontium aus den oberirdischen Testexplosionen ist jetzt in 10 bis 150 Zentimeter Tiefe anzutreffen, das Cäsium sitzt 2 bis 10 Zentimeter tief. Das neue Cäsium aus den Tschernobyl-Fallout findet sich in Wiesenböden zurzeit 1 bis 3 Zentimeter tief. Flachwurzelnde Pflanzen wie Moose, Getreide, Gras, Pilze nehmen daher besonders leicht Cäsium auf. Manche Pilzarten saugen es geradezu aus dem Erdboden heraus. Und wollte man, als das Molkepulver Westdeutschlands Sorge Nummer 1 war, nicht auch immer wissen, was nun mit dem Käse ist, bei dessen Herstellung die Molke anfiel? Die Antwort darauf ist einfacher. Ralf Kretner von der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung München gibt sie. Aufgrund der Erfahrungen der Kernwaffenversuche in den 60er Jahren hat man bereits damals untersucht, wie sich Radioaktivität aus der Milch in die verschiedenen Milchprodukte verteilt und weiß daher, dass nur etwa 2% der Cäsiumaktivität im Käse landet und etwa 83% in der Molke. Es geht nur etwa 2% in die Butter und etwa 13% in die Buttermilch. Horror vor strahlender Molke in herumirrenden Eisenbahnwaggons, vor Missgeburt und Misswachs, vor Langzeitschäden und Spätschäden, Horror von der feinsten Sorte. Furcht vor Cäsium im Boden und Strontium in den Knochen. Dem Cäsium gilt die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler nicht, weil es das gefährlichste aller Radionuklide wäre, sondern weil es so langlebig ist. Es sind 44 Cäsiumarten gezählt worden. Manche leben nur Sekundenbruchteile, lediglich ein Isotop ist stabil. Cäsium-134 hat eine Halbwertzeit von rund 2 Jahren, Cäsium-137 von 30 Jahren. Auf fast den gleichen Wert kommt Strontium-90. So wird Cäsium-137 zur Leitstrahlung wegen seiner Langlebigkeit und weil es in großen Mengen im Reaktor entstanden ist. Wenn Cäsium und Strontium über viele Jahrzehnte hin um uns und in uns bleiben werden, liegt die Frage nahe, was sie bewirken. Verursachen sie Krebs, Leukämie, Missbildungen im Mutterleib, sonstige körperliche Störungen? Weder ist die Frage einfach, die Antwort dagegen kann nicht eindeutig ausfallen. Die Wissenschaftler wissen viel über die Wirkung starker radioaktiver Strahlung also Überstrahlung, deren Dosisleistung höher als 50 Rem liegt. Das ist das Tausendfache der Tschernobyl-Strahlung in der Bundesrepublik. Professor Jung? Hierüber liegen sehr umfangreiche epidemiologische Studien vor, insbesondere an den Überlebenden der Atombombenexplosionen in der Hiroshima und Nagasaki, aber auch an sehr großen Kollektiven von Patienten, die medizinische Strahlenanwendung in früheren Jahrzehnten erhalten haben, sodass man die Häufigkeit der Langzeitschäden durch Strahlung relativ klar angeben kann. Die genetischen Schäden und das Hervorrufen von Tumoren hat biologisch gesehen den gleichen Grund, nämlich dass durch eine Bestrahlung eine Zelle in ihren Eigenschaften verändert wird, aber nicht ihre Teilungsfähigkeit verliert. Ist eine solche Zelle eine Körperzelle, kann daraus im Verlauf von 10, 15 oder 20 Jahren eine Krebserkrankung entstehen. Ist diese Zelle eine Keimzelle, dann führt dieses zu einem genetischen Schaden, der sich in der nächsten Generation recht selten ausdrückt, aber diese strahlenerzeugten Mutationen können sich im Erbgut der Bevölkerung ansammeln und so, wenn die Zahl laufend ansteigt, in vielen späteren Generationen dann das Risiko für strahlenerzeugte Missbildungen beispielsweise erhöhen. Die Krebserkrankungen treten im Allgemeinen 10 bis 20 Jahre nach einer Bestrahlung auf, ich hatte das bereits gesagt, und die Gesamtzahl wird bei etwa 1.000 bis 2.000 Krebserkrankungen, einschließlich Leukämie, Leukämie wird etwa ein Zehntel das sein, für die Bundesrepublik betragen, sodass für die Jahre 2000 bis 2015 mit etwa 100 bis 200 zusätzlichen Krebserkrankungen zu rechnen ist. Wenn man dies in Beziehung setzt mit den 160.000 Krebstoten, die es in der Bundesrepublik jedes Jahr gibt, bedeutet dieses eine Erhöhung des individuellen Risikos des Einzelnen um weit weniger als ein Promille. Es war gesagt worden, dass der Unfall von Tschernobyl jenen 110 Millirem, mit denen uns die natürliche Strahlung in jedem Jahr belastet, im Bundesdurchschnitt etwa die Hälfte, also 50 Millirem, hinzugefügt hat. Über die Spätfolgen derart geringer Strahlung auf den menschlichen Organismus weiß die Wissenschaft wenig. Sie nimmt deshalb an, dass geringe Strahlung auch eine geringe Wirkung ausübt. Diese Wirkung soll, so die Vermutung, vom Wert 0 bis zu einem Wert, bei dem bekannte Schäden eintreten, in gerader Linie zunehmen. Man spricht von einer linearen Dosis-Wirkung-Beziehung. Im Meer der von anderen Ursachen hervorgerufenen Krebserkrankungen und Missbildungen werden die schwacher Strahlung zuzuschreibenden Tropfen nicht zu finden sein, auch wenn sie real vorhanden sind, was mit letzter Sicherheit jedoch niemand wissen und nachweisen kann. Es fehlt also die statistische Signifikanz. Wie so viele Gründe in der Debatte um das Reaktorunglück und dessen Folgen, ist dies für die Wissenschaftler ein Grund mehr, bescheiden zu sein. Der Hamburger Strahlenbiologe Horst Jung findet, dass eine Reihe von Wissenschaftlern ihrer Profession wenig Ehre angetan hat. Ich finde, dies war damals eine sehr schlimme Sache, dass nämlich in den Medien zum generellen Schwangerschaftsabbruch aufgerufen wurde. Denn die Dosis, die jeder Einzelne erhielt, hat zu keinem Zeitpunkt eine solche Empfehlung gerechtfertigt. Aufgrund der jetzt vorliegenden Dosiswerte kann man abschätzen, dass im gesamten Bundesgebiet rechnerisch mit 10 bis 20 zusätzlichen Missbildungen zu rechnen ist, wenn man dieses in Beziehung setzt zu den relativ hohen Zahlen der Missbildungen, die jedes Jahr spontan auftreten. Und diese Zahl liegt, je nachdem, wo man die Grenze setzt, zwischen 10.000 und 30.000 pro Jahr. Dann sind diese 10 bis 20 Missbildungen zwar immer noch zu viel, aber kein Grund, um die Risiken eines Schwangerschaftsabbruchs überhaupt nur zu erwägen. Kein Ruhmesblatt hat auch der Berliner Humangenetiker Professor Karl Sperling der Wissenschaftsgeschichte hinzugefügt. Er hatte nach einer Auswertung von Tausenden von Daten, die ihm genetische Beratungsstellen aus dem Bundesgebiet geliefert hatten, einen Zusammenhang zwischen der zusätzlichen Strahlendosis und dem Auftreten von Mongolismus behauptet und seine Auswertung mit den Worten kommentiert: Wir können nun nicht mehr darüber hinweggehen, dass es einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Reaktorunglück und einer erhöhten Missbildungsrate in der Bundesrepublik gibt. Diese Feststellung ist umso überraschender, als es als gesichert gilt, dass die Wahrscheinlichkeit mongoloider Missbildungen mit dem Alter der Eltern zunimmt. Das Durchschnittsalter von Frauen, die ihr erstes Kind zur Welt bringen, wächst aber ständig. Die Väter werden ebenfalls nicht jünger. Darüber verlor Professor Sperling kein Wort. Später gab er zu, dass die erste Fassung seiner Ergebnisse unter einem starken Publizitätsdruck entstanden und mit den übrigen beteiligten Wissenschaftlern nicht ausreichend abgesprochen gewesen sei. Nicht bloß Publizitätsdruck, sondern geradezu Publizitätssucht scheint manche Jünger der Naturkunde und Medizin vor die Mikrofone und Fernsehkameras zu treiben. Besonders ausgeprägt war diese Haltung naturgemäß in den Angstwochen nach dem Unfall. Horst Jung schrieb über diese Zeit im Hamburger Ärzteblatt: Am schlimmsten waren die selbsternannten Experten, die sich in den Medien scharenweise zu Wort meldeten. So forderte ein Radiologe Spezialnahrung für Schwangere und Kleinkinder. Und ein Hämatologe prognostizierte Zehntausende zusätzlicher Krebstote. Die Bremer Politkernphysiker überboten sich fast täglich mit neuen Hochrechnungen und steigerten die Zahl der Krebstoten über 100.000 und 364.000 bis auf 1 Million. Ein besonders makabres Beispiel der Selbstvernichtung wissenschaftlichen Anspruchs und Ansehens. Die überwältigende Mehrheit der Bürger reagierte darauf mit der Aufkündigung jeglichen Vertrauens. Die Angst ist auf ein erträgliches Maß zurückgegangen. Es bleibt die Erkenntnis, dass Wissenschaftler auch nur Menschen sind und dass es nicht falsch sein kann, der Stimme der eigenen Vernunft zu lauschen. Sie hörten das politische Feature »Der Schock, Tschernobyl und die Folgen, ein Jahr nach dem Super-GAU« von Mariana Butenschön und Rolf-Martin Korda. Die Sprecher waren Ingeborg Kallweit, Günter Dockerill, Günter Flesch und Henrik Kielmann. Regie Doris Schürenberg.